Abschnitt 19 aus Norwegische Volksmärchen 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Norwegische Volksmärchen 2 von Peter Christen Asbjørnsen und Jorgen Engelbretzen Moe. Übersetzt von Friedrich Bresemann. Peter und Paul und Espen Aschenbrödel. Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne. Die hießen Peter und Paul und Espen Aschenbrödel. Aber weiter als die drei Söhne hatte er auch nichts in der Welt. Ja, er war so arm, dass er nicht einmal einen Knopf an seinem Rock hatte. Und darum sagte er oft und alle Tage zu den Burschen, sie sollten fort in die Welt und sich ihr Brot verdienen, denn zu Hause bei ihm müssten sie doch am Ende nur tothungern. Nun sollst du mal hören, wie zuletzt die Burschen auf den Trab kamen. Das ging nämlich so zu. Nicht weit davon, wo der Mann wohnte, lag ein Königsschloss. Und gerade vor den Fenstern des Königs stand eine Eiche. Die war so groß und so dick, dass sie alles Licht wegnahm, so dass die Sonne nicht ins Zimmer scheinen konnte. Darum hatte der König demjenigen, der die Eiche umhauen könnte, viel Geld versprochen. Aber dazu taugte keiner. Denn sobald einer nur einen Span von dem Stamm abhaute, wuchs gleich wieder noch einmal so viel daran. Ferner wollte der König einen Brunnen gegraben haben. Der sollte das ganze Jahr hindurch Wasser halten, denn alle Größen in seinem Reich hatten Brunnen, nur er hatte keinen, und das, deuchte dem König, wäre doch Unrecht. Wer ihm nun einen solchen Brunnen graben konnte, der das ganze Jahr hindurch Wasser hielt, dem hatte er Geld und noch viele andere Dinge versprochen, aber keiner konnte es zustande bringen, denn das Schloss lag oben auf einem Berg, und kaum hatte man einige Zoll tief in die Erde gegraben, so kam man auf den harten Felsboden. Da sich aber der König einmal in den Kopf gesetzt hatte, dass die Sache zustande gebracht werden sollte, so ließ er zuletzt weit und breit bekannt machen in seinem ganzen Land, dass der, welcher die große Eiche vor dem Schloss umhauen und einen Brunnen graben könnte, der das ganze Jahr hindurch Wasser hielt, die Prinzessin und das halbe Reich haben sollte. Nun kann man sich wohl denken, dass viele kamen, um ihr Glück zu versuchen. Aber was sie auch hauen und sägen und hacken und graben mochten, es half alles nichts. Die Eiche wurde bei jedem Hieb nur noch dicker und der Felsboden wurde nicht weicher. Endlich wollten die drei Brüder auch fort und ihr Glück versuchen, und damit war der Vater wohl zufrieden, denn bekämen sie auch nicht die Prinzessin und das halbe Reich, dachte er, so könnten sie doch wohl bei irgendeinem braven Mann in Dienst kommen, und mehr wünschte er nicht. Und als darum die Brüder davon anfingen, dass sie zu dem Königsschloss wollten, sagte der Vater auch gleich ja, und darauf machten Peter und Paul und Espen Aschenbrödel sich auf den Weg. Als sie ein Ende gegangen waren, kamen sie an einem mit Tannen bewachsenen Berg vorbei, und oben da haute und haute es. »Das wundert mich, dass es da oben auf dem Berg so haut«, sagte Espen Aschenbrödel. »Du bist immer gleich bei der Hand mit deinem Verwundern«, sagten Peter und Paul. »Ist das zu verwundern, dass ein Holzhauer da auf dem Berg haut?« »Ja, ich möchte aber doch wissen, was es ist«, sagte Espen Aschenbrödel und ging hinauf. »Wenn du ein solcher Narr bist, so sieh zu, dann wirst du's erfahren«, riefen die Brüder ihm nach, aber Espen bekümmerte sich nicht darum, sondern ging gerade nach dem Ort hin, wo er es hauen hörte. Und da sah er nun eine Axt, welche ganz allein dastand und an einer Tanne haute. »Was stehst du hier ganz allein und haust?« fragte Espen Aschenbrödel. »Och, nun hab ich hier gestanden und gehaut, manchen lieben Tag, und hab nur auf dich gewartet«, sagte die Axt. »Gut, nun bin ich hier«, sagte Espen, schlug die Axt von dem Heft herunter und steckte sie in seinen Schnappsack. Als er nun wieder zu seinen Brüdern kam, machten sie sich über ihn lustig und fragten, »Na, was war denn das für Schönes, was du da oben sahst?« »Oh, es war bloß eine Axt«, sagte Espen. Als sie nun ein Ende weitergegangen waren, kamen sie wieder zu einem Berg, und oben, da hörten sie es hacken und graben. »Das wundert mich«, sagte Espen, »ich möchte doch wohl wissen, was es ist, das da so hackt und gräbt.« »Du bist immer gleich bei der Hand mit deinem Verwundern«, sagten Peter und Paul. »Hast du denn nie die Vögel auf den Bäumen hacken und bicken hören?« »Ja, aber ich hätte doch Lust zu sehen, was es ist«, sagte Espen und bekümmerte sich nicht darum, dass die anderen ihn wieder auslachten, sondern ging geradezu auf den Berg. Dort oben sah er nun eine Steinhacke. Die stand da ganz allein und hackte und grub. »Guten Tag«, sagte Espen Aschenbrödel. »Was stehst du hier ganz allein und hackst und gräbst?« »Ach, nun habe ich hier gestanden und gehackt und gegraben, manchen lieben Tag, und habe nur auf dich gewartet«, sagte die Hacke. »Gut, nun bin ich hier«, sagte Espen, schlug die Hacke vom Stiel herunter, steckte sie in seinen Schnappsack, und damit ging er wieder fort. »Das war wohl was Schönes, was du da oben sahst«, sagten Peter und Paul zu ihm, als er sie wieder eingeholt hatte. »Oh, es war nur eine Steinhacke«, sagte Espen Aschenbrödel. Nun gingen sie ein gutes Ende weiter, bis sie endlich zu einem Bach kamen, und da nun alle drei durstig waren von der Reise, legten sie sich nieder, um zu trinken. »Mich wundert nur dieser Bach«, sagte Aschenbrödel. »Ich möchte doch wohl wissen, wo das Wasser herkommt.« »Mich wundert nur, dass du nicht recht im Kopf bist«, sagten Peter und Paul. »Bist du aber noch nicht verrückt, so wirst du es wohl vor lauter Verwunderung bald werden. Hast du denn noch nie gehört, dass das Wasser aus der Erde quillt?« »Ja, aber ich hätte doch Lust zu sehen, wo es herkommt«, sagte Espen Aschenbrödel, und damit ging er an den Bach entlang und bekümmerte sich nicht darum, dass seine Brüder hinter ihm herriefen und ihn auslachten. Als er nun ein weites Ende gegangen war, wurde der Bach schmäler und immer schmäler, und endlich sah er da eine große Walnuss liegen, aus der sickerte das Wasser heraus. »Guten Tag«, sagte Espen. »Was liegst du hier so allein und sickerst?« »Ach, nun habe ich hier gelegen und gesickert manchen lieben Tag und habe nur auf dich gewartet«, sagte die Walnuss. »Gut, nun bin ich hier«, sagte Espen, nahm einen Flausch Moos und stopfte es in das Loch, so dass das Wasser nicht heraus konnte, und dann steckte er die Walnuss in seinen Schnappsack und ging wieder zurück zu seinen Brüdern. »Nun hast du wohl gesehen, wo das Wasser herkommt. Das sah wohl hübsch aus, kann ich mir denken«, sagten Peter und Paul. »Oh, es war bloß ein Loch, wo es herausfloss«, sagte Espen Aschenbrödel, und die Brüder lachten und machten sich über ihn lustig. Aber Espen bekümmerte sich nicht darum, sondern sagte bloß, »Ich hatte nun einmal meine Lust daran, es zu sehen.« Als sie nun noch etwas weiter gegangen waren, kamen sie zu dem Königsschloss. Aber da nun so viele Leute gehört hatten, dass sie die Prinzessin und das halbe Reich gewinnen könnten, wenn sie es zustande brächten, die große Eiche umzuhauen und einen Brunnen im Schlosshof zu graben, der immer Wasser hielt, so waren schon so viele gekommen, die ihr Glück versucht hatten, dass die Eiche noch einmal so groß und so dick geworden war als vorher. Denn du erinnerst dich wohl noch, dass immer doppelt so viel wieder anwuchs, als man mit der Axt abhaute. Darum hatte der König nun die Strafe ausgesetzt, dass, wenn künftig einer sein Glück versuchen wollte und die Eiche nicht umhauen könnte, ihm beide Ohren abgeschnitten werden sollten, und danach sollte er auf eine Insel hinausgebracht werden, die mitten im Meer lag. Aber die beiden Brüder ließen sich dadurch nicht abschrecken. Sie meinten, sie wollten die Eiche schon umhauen, und Peter, welcher der Älteste war, sollte zuerst den Versuch machen. Aber es ging ihm nicht besser als all den anderen, die vor ihm ihr Glück versucht hatten, denn für jeden Span, den er abhieb, wuchs gleich noch einmal so viel wieder daran. Dann nahmen die Leute des Königs ihn bei den Schlafitten und brachten ihn hinaus auf die Insel, nachdem sie ihm vorher beide Ohren abgeschnitten hatten. Nun wollte sich Paul daran machen, aber dem ging's um nichts besser. als er 2 bis 3 Hiebe getan hatte und die Leute sahen, dass die Eiche nur noch größer wurde, nahmen sie ihn ebenfalls beim Kragen und brachten ihn hinaus auf die Insel. Ihm aber schnitten sie die Ohren noch dichter beim Kopfe ab, weil er der Bruder von dem anderen war. Nun wollte sich Espen Aschenbrödel daran machen. »Möchtest du gern aussehen wie ein gemerktes Schaf, so wollen wir dir lieber die Ohren gleich abschneiden, dann sparst du die Mühe«, sagte der König und war gewaltig böse auf ihn, von wegen seiner Brüder. »Ich hätte doch Lust, erst mein Glück zu versuchen«, sagte Espen, »und das durften sie ihm denn nicht verwehren.« Er nahm nun seine Axt aus dem Schnappsack, steckte sie wieder auf den Helft und sprach dann, »Hau selber!« Und sogleich fing die Axt an zu hauen, dass nur die Späne so flogen, und da dauerte es nicht lange, so war die Eiche herunter. Wie das getan war, nahm Espen seine Hacke hervor, steckte sie wieder an den Stiel und sprach dann, »Grabe und hacke selbst!« Und sogleich fing die Hacke an zu graben und zu hacken, dass Erde und Steine umherflogen, und da kann man sich denn wohl denken, dass der Brunnen tief genug werden musste. Als Espen ihn so tief und so groß hatte, wie er ihn haben wollte, nahm er seine Walnuss und legte sie unten auf den Boden. Dann zog er das Moos wieder aus dem Loch und sprach, »Fang nun an zu sickern.« Da fing die Walnuss an zu sickern, dass nur das Wasser so strömte, und da dauerte es nicht lange, so war der Brunnen bis an den Rand voll. So hatte nun Espen Aschenbrödel die Eiche umgehauen, die vor den Fenstern des Königs schattete, und einen Brunnen im Schlosshof gegraben, der beständig Wasser hielt. Und da bekam er die Prinzessin und das halbe Reich, so wie der König es versprochen hatte. Gut war es, dass Peter und Paul ihre Ohren verloren hatten, denn sonst hätten sie es immer und alle Tage hören müssen, dass Espen Aschenbrödel sich doch nicht so schlecht gewundert hatte. Ende von Abschnitt 19. Gelesen von Jessi, Tessa Roßlau, im September 2025.